Achbash sind keine Sekte. Und die Sufis sind im Regelfall auch keine Sekte. Und die Schiiten sind im Regelfall auch keine Sekte. Diese Leute sind Kuffar.